deiner Träume Bild. Ein Glanz und ein Schimmer umgibt dich, der meine Seele erfüllt. Wie ein leuchtender Stern mir funkelt von fern, so führt dein Glanz mich durch dunkelste Nacht. Ich lieb dich, ich lieb dich, ich lieb dich. Du hast in mir jene Glut entfacht, die mich so selig macht.